Label-Special. Es geht um Kernkrach und die Sublabels Herzschrittmacher, Herzschnitt und FKK. Was so viel heißt wie Förderung kosmischer Kunst. Ja, das Label aus Bielefeld heute hier mit diesen ganzen verrückten Platten-Artworks vor Ort. Und ja, Gruß an Sven, auch im Studio. Viel Spaß. Das Experiment kann beginnen. Ist, was ich gern mag. Den Geist wach. Der nächste Stromschlag ist, was ich gern mag. Wir machen Kernkraft. Kein Haus, kein Hof, keine Arbeit, kein Lohn, doch Sohn geht ab. Vater ist stolz, Sohn geht ab, Sohn geht ab. Keine Frau, kein Kind, leeres Konto, kein Bier, leerer Kühlschrank, kein Glück, doch Sohn geht ab. Mutter ist stolz, Sohn geht ab. Sohn geht ab. Fette Taube, dünne Soße, dumme Leute, kluge Sprüche, krummer Rücken, alte Stiefel, doch Sohn geht ab. Sohn ist stolz. Sohn geht ab. Sohn geht ab. Vater geht ab. Mutter geht ab. Sohn geht ab. So geht es. No Kogiri Biki. Frau lieben wir, Frau und Mann. offizielle Bezeichnung für die erste größere Flüssigkeitsrakete. Sie wurde während des Zweiten Weltkriegs in Deutschland unter dem Namen V2 entwickelt und ist 14 Meter lang, enthält 14 Tonnen Treibstoffe und erreicht eine Geschwindigkeit von über 5000 Stundenkilometern in einer Gipfelhöhe von 180 Kilometern. Der Motor dieser Rakete ist eine komplizierte Konstruktion. Viele Handgriffe müssen getan werden, bevor eine solche Rakete startbereit ist. Sie wird auf einem großen Meilerwagen zum Startplatz gefahren und hier auf einen Starttisch gestellt. Ihre Spitze zeigt dabei senkrecht nach oben. Ein Kabel wird an die Rakete angeschlossen. Es führt zu einem großen Betonbunker, von dem aus der Raketenstart gelenkt und beobachtet wird. Große Tankwagen fahren an. Innerhalb von 12 Minuten werden rund 5000 Liter Alkohol und 5000 Liter flüssiger Sauerstoff in die Treibstofftanks gepumpt. Zwei kleinere Tanks werden mit Wasserstoffsuperoxid und Calciumwärme danach gefüllt. Minuten bin so nah, die Strahlenwerte, niemand mehr da. Ein neues Leben auf leeren Straßen, ein Haufen Asche dort, wo sie saßen. We'll be right back. bin es nicht. Tanzt ihr nur diesen Tanz, ich tanze ihn nicht. Alles verblasst wie Nebel. Die Vergangenheit wurde ausradiert. Das Ausradierte vergessen. Die Lüge wird Wahrheit und wieder Lüge. Ich lüge nicht, wenn ich sage, ihr hört heute Angstpop und Underground NDW. Lebe Kernkrach. Ja, und DIY wird dort groß geschrieben, kommen auf jeden Fall vom Punk. Unter anderem der Heinz Stelte und der Jörg Steinmeier. Grüße an euch. Also der Herr Sütterlin und Dr. Kernkrach. Macht die Sache ja schon echt eine Weile. Und sind noch bekannt als Plexiglas, 30 Gramm weniger Fett wahrscheinlich heißt das, Vakuo-Gigant, Messdiener, Tata-Technik. Und ja, eine neue 7-Inch von Dr. Kernkrach geht's auch auf Treue und Treue. Weiß ich jetzt aber nicht, wie die heißt. Und neues Projekt von Heinz Stelter, also von Herrn Sütterlin, ist Sound-Lego, auch spannend, bisschen elektronischer. Und Hiltrud Hecke, na findet's raus. Hört ihr auf jeden Fall ein Stück von der Schadstoffklasse Grau, unerhörte Klänge aus den dunklen Kellern der Republiken. Ihr merkt schon, die Platten haben alle lustige Namen und die Projekte, die sich dahinter verbirgen, auch. Ja. schauen wollt von Kernkrach, www.kernkrach.de. Und ja, Nokogiribiki hat natürlich auch eine Seite. Nokogiribiki.tumblr.com. Und heute geht es auf jeden Fall um die ganzen Artists rund um Kernkrach und ja, auch ein paar Projekte, die sie vielleicht auf anderen Labels gemacht haben. Okay, viel Spaß weiterhin. Every night I want you. Auf das und der sowjetischen Fluggesellschaft, untergebracht im selben Gebäude, sind in der vergangenen Nacht Sprengstoffanschläge verübt worden. Kriegsspielzeug bereitet auch das Leben vor. Noko Giribiki. 3, 2, 1, 0. Thank you.

Anschauen. Noch ein Gruß Richtung Bielefeld, ruhig mal wieder so ein Kernkraft-Festival steigen lassen. Dafür auf jeden Fall überall Platz. We'll be right back. Kürze liegt die Würze. Heute das Institut für freundliche Nutzung von Kernkraft. Einige Vertreter haben öfters gespielt, das war aber auch bewusst, also solitären Effekten. Das war ja davor zu hören. Zum Beispiel hat man ja auch schon angesagt und Mängelexemplar, weil da gibt's eine neue Platte. Heim und Garten. Zu empfehlen auf jeden Fall. Vertraut uns. Ja, und neben vielen anderen natürlich auch das M, wo Martin Heidinger dahinter steckt. Elektroniker und vielleicht auch bekannt als Gimmick oder Labelfounder von Toytronic. Ja, das sind so frühe Sachen. Da gibt es bis jetzt 3 Platten bei Kernkraft. Ich hoffe, da kommt noch mehr raus oder wir hoffen das. Hat er damals wohl nur auf Kassette gemacht. Wir wollen mehr. Ja, in eigener Sache auf jeden Fall am Samstag. Also die Dates am Samstag, am 3. Oktober gibt es eine Plattenbörse hier in der Feinkost im Carlos Place. Ja, ihr habt richtig gehört, Schallplatten und es gibt auch ein paar Tapes. Es gibt vielleicht sogar Technik in Form von Mixer oder Turntables. Findet's raus, kommt vorbei. 10 bis 16 Uhr, Carlos Place, Feinkost. In der Südvorstadt in Leipzig, muss man dazu sagen. 3. Oktober. Grüße an alle anderen Leute, die uns hier hören. Also wir sind ja nicht nur beim Freien Radio Blau, sondern auch bei Korax in Halle, bei Lotte in Weimar und in Hamburg bei FSK, dem freien Senderkombinat. Am 31. Oktober. Das ist ein schönes Datum mit dem Tricorder zusammen im St. Pauli Kiez im Sorgenbrecher, der legendären Kneipe dort. Und ich denke mal, da werden wir die Sorgen brechen auf jeden Fall. We'll be right back. es dir gefällt, ich erwarte dich am Ende der Welt. Auf der schwarzen Insel ist ein Fest für uns zwei, wir tanzen bis ans Ende, du bist nicht dabei. Du bist nicht dabei. Du bist nicht dabei. Du bist nicht dabei. Du bist nicht dabei. Also angekommen. Biomechanoid Landscape. Nochmal als schönes Kassettchen rausgekommen auf Treue und Treue. Gab es früher schon als CD. Ja, und das ist noch der Mark von Solitude FX. Und noch kurz das Date im Sonnenbrecher ist übrigens am 7.11. Das habe ich vorhin falsch angesagt. Hamburg, 7.11. Sonnenbrecher mit Tricorder, ich freue mich. Ja, mit Kernkarte ist jetzt Schluss. Ja, und wer bis zum nächsten Mal nicht den Strahlungstod ereilt, der schalte wieder ein. Bis dahin, schmelze dahin. Ah ja, Podcast. Nokogiriwiki.tumblr.com, alle Infos und Podcast. Tschüss. Ahnungslose ins Dunkle zerren. Flasche. Gänge zum Zentrum der Macht, den Robotgreifern in die Fänge. Beute gibt es jede Nacht. Schöne neue Welt, die Gedanken sind frei. Schöne neue Welt, doch damit ist es bald vorbei. Jeder Volkszähler sein Sohn, das Misstrauen ist seine Mutter, der Heimcomputer sein Spion. Jeder Bürger ist eine Nummer, alles wird registriert. Bist du glücklich? Hast du Kummer? Deine Zukunft ist programmiert. Schöne neue Welt, die Gedanken sind frei. Schöne neue Welt, doch damit ist es bald vorbei. Ja. Überall. Wir haben jeden.